Vor 3 Jahren kam Stress ablegt. Fick Rap, ich hab immer ein Messer mit. Die Heimat in den Tattoos drin. Wer sagt, dass wir nicht mehr Ghetto sind? Immer noch Kopfweg, ich schreib immer noch die Blockhits. Im Mercedes im Cockpit, ein Konto in Bagdad, ein Konto in Vegas, ich fick eure Frauen. Die Antonio Banderas, die Rolex ist Gold, die dreht er in Schwarz, die GEMA bezahlt, von Täter zum Star. Yeah, diese 2 sind Millionen schwer. Nein, diese Lines sind Millionen wert. Ich will ein Gangbang mit Shirin David. Ich komm mit Farid, ich nehm Pay mit. Stress abliegt 2, Verbrecher, der Banger. Lange geplant wie der 11. September. Mann, ich weiß nicht, ob sich der Scheiß lohnt. Es ist mein Lohn, ich will mir die 1 holen. Hab Geduld, Bruder, keine Hektik. Ich fick das Rappers und hol mir den Hattrick. Wir sitzen am Esstisch, nur geschäftlich. Wir sind der Grund, warum du nur ihr Ex bist. Hurdo, Majo, Verbrecher mit Hype. Stresser blickt 2, Blut an der Faust, Staub auf den Sohn. Stresser ist und gibt der raus, Augenbrauen hoch. Ja, also wechselt die Straßenseite, ansonsten brechen ihr Nasenbeine. Im Ghetto beliebt, in die Ecke ziehen, Messer ziehen, Stresser-Prinzip. Ghetto-Rap-Superstar, ich schrieb bei 100 Bars und musste nie wieder U-Bahn fahren. Kurdo, Majo, Verbrecher ist tätig. Seit 2012 in der Rap-Szene tätig. Prominent geworden ohne Fernsehen. Ich kann eure Bodyguards nicht ernst nehmen. Adrenalin, yeah. Ich drück die Langhanteln. Ich guck Dokus über Knastband. Alpina Sound, Motorwerk Bayern. Scheiß auf George Bush, ich lade mehr Eier. Frauke Petri ist ne scheiß Lesbe. Wo ich herkomme, hat sie keine Rechte. Mein Stil ist zu Ghetto, ich schicke dein Gangschwein. In meiner Gegend schicken wir Vin Diesel ins Jenseits. Stage Time, Rap, Late Night, Check. Mit Georginas Schwester, FaceTime Sex. Deutsche Rapper haben Bahnhof Gestank. Wenn wir wollen, machen wir Kollabo zusammen. Mann, ich weiß nicht, ob sich der Scheiß lohnt. Es ist mein Lohn, ich will mir die 1 holen. Hab Geduld, Bruder, keine Hektik. Ich fick das Rappers und hol mir den Hattrick. Wir sitzen am Esstisch, nur geschäftlich. Wir sind der Grund, warum du nur ihr Ex bist. Hurdo, Majo, Verbrecher mit Hype. Stresser blickt 2, Blut an der Faust, Staub auf den Sohn. Stresser Sound, gibt der raus, Augenbrauen hoch. Ja, also wechselt die Straßenseite, ansonsten brechen ihr Nasenbeine. Im Ghetto beliebt, in die Ecke ziehen, Messer ziehen, Stresser-Prinzip. Ghetto-Rap-Superstar, ich schrieb bei 100 Bars und musste nie wieder U-Bahn fahren. Ja. Stresser blickt 2. Wir sind der Grund, warum du nur ihr Ex bist. Bunkermann, Koka im Rover. Hier schlägt man Ronnie Coleman ins Koma. Ich zieh dich ab, was für Wurzel ziehen. Hier wird der Kuss gespenst.